упражнение 36, страница 107. Die Aufgabe. Die Aufgaben. Das Beispiel. Die Beispiele. Der Bus. Die Busse. Der Fehler. Die Fehler. Die Freundin. Die Freundinnen. Die Medizin. Der Professor. Die Professoren. Das Studium. Das Synonym. Die Synonyme. Die Universität. Die Universitäten. Der Unterricht. Die Vorlesung. Die Vorlesungen. Das Wetter. Bedeuten. Bilden. Danken. Erklären. Gefallen. Du gefällst. Er, sie, es gefällt. Gehen. Nehmen. Du nimmst. Er, sie, es nimmt. Öffnen. Verlassen. Du verlässt. Er, sie, es verlässt. Verstehen. Also. Ausgezeichnet. Bald. Bald. Oder. Oft. Schon. Gern. Interessant. Manchmal. Noch. Sehr. Unterwegs. Den Bus nehmen. Ist, sind zu Ende. Zu Fuß gehen. Gehen wir zu Fuß. Sie sind im ersten Studienjahr. Ins Russische übersetzen. An der Humboldt-Universität studieren. Упражнение.